Ja, nur dir allein hab die Sterne für dich aufgehoben. Und der Dank dafür, du hast mich nur belogen. Du hast gesagt, steck in mein Leben, trau dich. Was soll der Scheiß, deine Eltern mögen mich auch nicht. Ich war nicht mehr, du hast mein Lächeln kaputt gemacht. Mein Herz weint, du hast das Feuer in mir entfacht. Wir waren noch eh nicht krank, wie waren die seelenverwandt. Und dann seh ich dich in der Stadt, Hand in Hand. Weißt du, was da lustig ist? Nämlich gar nichts. Wie oft saß ich ganz alleine da? Dachte drüber nach, schämst du dich nicht? Zum Ficken war ich gut genug, habe es nicht bemerkt. Alles in mich reingesteckt, dich nicht aufgegeben. Und ich singe so, trau mir endlich mal. Sag, du brauchst mich, Engel, du wolltest mich früher doch auch nicht. Die Zeit, die wir hatten, war mal unglaublich. Was du für eine Bitch bist, ist heute unglaublich. Komm, deine Freunde, lass mich doch schlagen. Hab keinen Hunger mehr, hab ein Loch im Magen. Ja, es dreht sich, ja, bei mir im Kopf. Hab dich echt mal geliebt, doch heute gebe ich einen Scheiß auf dich. Alles kommt zurück, weil das Leben wie ein Kreislauf ist. Um es in zwei Worten zu beschreiben, ich hasse dich. Mir ist es egal, was du meinst, von wegen schaff es nicht. Denk, ich war schlecht zu dir, hab dir alles gegeben. Wirft schon Scheiß alleine im prasselnden Regen. Schatz, wann kommst du? Ich kann dich nicht verstehen, ich schaff's mir lang genug.